Transparenz für die Ohren. So, alles, was sie jetzt sagt, kann und wird definitiv irgendwann gegen euch verwendet. Ich kenne diese Partei. Sitzung der AGÜA, 14.01.2014. Ich bin Bernd Pirat und wir fangen mal an. Genehmigung der Tagesordnung. Möchte irgendjemand was gegen diese Tagesordnung sagen oder nicht? Dann möge er jetzt sprechen oder für immer da schweigen. Das mit dem Schweigen könnte er gut. Gut. Ich schaue mal runter. Wir sind heute in relativ kleiner Runde. Sind hier Mitglieder Zugänge oder Abgänge? Auch da höre ich Schweigen, von daher nehme ich das so an. Kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Hier steht geschrieben für die Aufnahme, in unserer heutigen Fraktionssitzung haben wir eine neue parlamentarische Geschäftsführung gewählt. Nico Kern und Oliver Bayer. Diese Wahl wurde notwendig, weil Monika Pieper und Thorsten Sommer ihre Ämter niedergelegt hatten. Das Statement dazu findet man auf der Seite der Piratenfraktion NRW. Dazu gibt es noch den Link zum Protokoll der Sitzung im Detail. Möchte da irgendjemand was zu sagen? Gut, dann sage ich was dazu. Ja, haben wir eigentlich alles schon besprochen. Ja, wir sind aber jetzt in der Sitzung. Achso, ja. Also, ich fange trotzdem an. Ich bin da dreist. Wir sind gestern Abend schon vorgewarnt worden vom Presseteam, damit wir, falls irgendwelche Presseanfragen kommen, die direkt zur Fraktionspresse weiterleiten können. Wir wurden aber gebeten, erstmal nichts zu sagen, damit das halt in der Sitzung dann besprochen wird. Jetzt ihr. Intransparente Kackscheiße. Es wird aufgenommen. Ich wünsche dem Nico. Ja, ohne solche Äußerungen wäre es langweilig. Oh, jetzt machen wir doppelt, ne? Also ich wünsche dem Nico und dem Olli ganz viel Erfolg. Und erkenne, dass das vielleicht eine notwendige Entscheidung war. Ich würde mal sagen, wir könnten uns auch bedanken bei Moni, die erheblich Arbeit geleistet hat und gute Arbeit gemacht hat und die eine Pause absolut verdient hat. Ja, das sehe ich ähnlich, ja. Unbedingt, sie bei Moni und Toso. Ja, sie ist ja auch nicht weg, sie ist ja weiterhin auch da. Ja, ich denke mal, da sind wir einfach so realistisch, wie wir nun mal sind. Wenn es einen Punkt gibt, an dem der Job einfach, also die Mehrfachbelastung zu heftig wird, dann muss man halt zurückstecken. Und dass wir das eben realistisch machen und nicht irgendwie, dass das jetzt verbunden ist mit Machtverlust oder sonst irgendwas, wie das bei anderen Parteien ist. Das finde ich gut. Niemand klebt bei uns an seinem Job. Siehe Robert. Oh nein, das war ein Fehler. Ey, Sandy, es wird aufgenommen. Gemerkt. Schon gemerkt. Entschuldigung, ich bin heute irgendwie Trolllaune. Ja. Das ist keine Sitzung, das ist Kabarett. Ich schließe mich da auch den Dankesbekundungen an Moni an. Ich habe ja mitbekommen, was sie so alles geleistet hat, wie viel Arbeit sie da reingesteckt hat. Und wünsche auch dem Nico und den Olli alles Gute. Dem schließen wir uns an. Das habe ich heute schon persönlich getan, ja. Dann kommen wir zu den Teamberichten. Warum stehen denn die Teamberichte vor der Presse auf eine geplante PMs? Wir stehen unten nochmal. Ich glaube, der Top ist einfach nur nach oben gerutscht. Kann ich mal korrigieren, ich suche gerade. Genau. Presseoffene geplante PMs, nächster Tagungsordnungspunkt. Aus dem letzten Protokoll Europa-Wahlkampferöffnung, Fahrplan für Zeitraum Wahlkampf vorbereiten. Soweit ich weiß, ist dieses Wochenende ein Treffen zwischen Presse, also SG-Presse, Kandidaten und WUFO erfolgt, um darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass da demnächst jetzt ein weiterer Input kommt. Ja, und wie dann auch so ein, zumindest für uns dann der konkrete Fahrplan sein wird in der operativen Umsetzung, das wird ja erst dann im März auf der Medientagung besprochen. Genau. Die Einladung habe ich über die Mailingliste geschickt heute. Ich kopiere die hier auch mal rein. Da müssten wir auch gucken, wer das Ganze koordiniert. Also da es da nach Frankfurt geht, sollten wir uns natürlich auch noch Gedanken machen, wie viele da von uns hinfahren werden. Also ich werde auf jeden Fall hinfahren und ob wir dann halt wieder die Buslösung, Mini-Bus-Auto-Lösung dann halt auf jeden Fall nutzen sollten. Steht das Datum irgendwo? Warte, ich kopiere es gleich rein. Es wäre übrigens total toll, wenn mich jemand im Protokoll unterstützen würde. Wenn ich wüsste, wo in welcher Zeile wir jetzt sind. 68. Alles klar. Am 8.9. März ist das in Frankfurt. Da kann ich. Da kannst du, das ist ja schon mal schön. Also wir würden dann wohl auch wieder am 7. Karten anreisen. Mhm. Frankfurt ist teuer zum Übernachten. Bitte? Bitte? Frankfurt ist teuer zum Übernachten. Das wird vom Landesverband übernommen, von den Leuten von uns, die entsandt werden. Ja, danke. Ich warte noch auf die Gelder für vom letzten Jahr irgendwann mal. Das werde ich vorab noch klären mit dem Incredible. Ich muss mit ihm eh noch quatschen wegen dem, was da sein wird, also dem unserem Plan, was wir machen werden vor Ort. Das ist letztes Mal ein bisschen unglücklich gelaufen. Normalerweise ist es so, dass es direkt vom Bund abgerechnet wird und der Bund sich die Gelder vom Landesverband wiederholt und die Teilnehmer nichts damit zu tun haben. Das war letztes Mal in Dresden ein bisschen anders. Das werde ich aber noch abklären. Ja, es ist einfach ein Problem, Sasa. Die Gelder, die man bei Reisekostenerstattungen vom Bund, bei Bundesparteitagen wiederkriegt, die sind paar Wochen später einfach so auf dem Konto, die vom Landesverband NRW, da kannst du dir einen Wolf warten und das kann sich nicht jeder leisten. Also eigentlich werden die zeitnah überwiesen, dann solltest du dich an das Schatzmeister-Team wenden. Eigentlich geht das recht fix, dann passt da irgendwas mit der Zuordnung nicht oder so. Meine Zuordnung ist eindeutig mit sämtlichen Nummern, ist alles schon seit Ewigkeiten her, zum Teil aus dem Wahlkampf. Aber das ist gerade nicht Thema. Ich sag ja, gehört jetzt nicht dazu. Ich bin mal ganz kurz in einem anderen Mumble. Ich komme gleich wieder. Ja, aber trotzdem, wende dich da bitte an Schatzmeister-Team. Das sollte eigentlich fix gehen. Ja, sag mir noch mal ganz kurz eben das Datum. Ich habe es nicht notiert. Also wir würden am 7. dann losfahren, gegen späten Nachmittagabend, wie es uns halt eben passt. Das sprechen wir dann ab. Und kämen am 9. wieder. Also März. Eingetragen, alles klar, danke. Da wir da bis zum 7. Februar auch Bescheid sagen müssen, wie viele jetzt dann da sein werden, ich werde das dann nochmal abklären, wie viele wir aus NRW dann diesmal dahin schicken werden. Weil das wird ja wieder eine Medientagung sein, da geht es um die komplette Kampagnenfähigkeit und Ausführung letztendlich auch, sodass es wieder recht breit gestreut sein wird, wie auch beim letzten Mal. Ich halte dann fest, dass du abklärst, wie viele vom Landesverband teilnehmen. Jupp, und auch Übernachtung und so ein Krams. Also da kannst du mir den Hut aufsetzen. Schreibst du das in irgendeine Zeile rein? Das 145. Wo? 145. Oh, ihr springt. Ja, es liegt einfach, weil die Mail so lang ist. Ich würde dadurch vorschlagen, dass wir nächste Woche dann festlegen, wer fährt. Ist das so in eurem Sinne? Wenn wir also bis zum 7.2. melden müssen. Wovon sprecht ihr alle gerade? Achso, ja. Wer nach Frankfurt fährt. Ja, nächste oder übernächste Woche. Also übernächste Woche würde ich da die Deadline setzen. 28. reicht. Gut. Also mich kannst du fest eintragen. Ich hätte sogar gegebenenfalls Input so für einen Slot, aber das ist noch so ein bisschen offen. Insofern würde ich das dann vielleicht übernächste Woche auch kurz vorstellen, was ich mir denken könnte, da vielleicht zu machen. Schauen wir mal. Die Slots macht der Incredible? Ja, also Incredible und ich haben bei der letzten Medientagung den Hut aufgekriegt für die Inhalte und da wird es halt eben schon so sein, dass es weniger, also es werden keine großen Vorträge oder so sollen da angedacht sein und die Gruppen sollen auch nicht für sich sein, sondern es soll schon viel in der großen Runde passieren und das, was die Content Strategy an der Kampagne erarbeitet hat, soll da dann halt in der operativen Planung mit allen zusammen halt eben erarbeitet und geplant werden. Gut, warum wollte ich das eigentlich wissen? Ja, achso, wenn irgendwas mit Vorträgen oder sonst irgendwas gewesen wäre, hätte ich mir eventuell noch was ausdenken können. Kommst du eigentlich mit? Kannst du da mit, Holarius? Ich kann da mit, aber vermutlich würde ich selber anreisen. Ist ja jetzt nicht so weit wie Dresden. Von hier aus sind das keine 2 Stunden. Weil ich erst am Samstag könnte. Weil sonst muss ich so viel Arbeit nicht machen, die ich dann nicht bezahlt bekomme. Okay. Ich habe eine Nachfrage zur Presse. Oder sind wir jetzt noch nicht so weit? Bei der Presseeinladung für den TDPA habe ich eine Nachfrage. Ja. Ich, Sitzungsleiter, ich sage, wann Punkt anfängt. Ich werde noch gucken, ob ich eventuell doch kann, aber das sieht sehr düster aus, weil, wie gesagt, ich habe Bereitschaftsdienst in der Woche. Hat sonst noch jemand was zu dem Thema? Nee, also außer, dass ich, wie gesagt, ich kümmere mich drum, werde sonst gegebenenfalls nochmal was über die AUA-Liste schicken. Von den Gestaltern, von den Kreativen sollte halt wieder auf jeden Fall jemand mitkommen. Und klären wir dann halt den Rest dann halt sonst noch über Mailingliste beziehungsweise nächste Woche in der Sitzung. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Presseeinnahme für den TDPA. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, das ist der Tag der politischen Arbeit des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und der findet dieses Mal wo statt? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Sammy, du hattest eine Frage. Ja, da steht viele Links vorhanden, in Klammern Sammy. Mache ich am Wochenende. Ich habe im Moment keinen Plan. Kann mir da mal einer auf die Sprünge helfen oder mir in den Arsch treten? Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich auch nicht. Wer hat mir eingetragen? Nee, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das hat sich irgendwie vermutlich aus dem letzten oder falsch rüber kopiert. Das mit dem Erklärblocks und viele Links vorhanden ging um, was hat man gesagt, Tafta? Ja, Tafta, ne? Ja, ich mache einen Slot für Dummies. Tafta so erklären, dass jeder, der nicht alles gelesen hat, das kann man gar nicht mehr, das können die gar nicht mehr nachholen, Tafta und TTIP, dass der das so versteht, dass er gleich mit Beispielen für jeden Bürger, das bis in die kleinste Kommune runtergeht, dann auch wirklich verstanden wird. Und da habe ich was zu geschrieben. Und da werde ich also eine 20 Minuten, eine halbe Stunde kurz einen Vortrag zu halten. Und das mache ich auf dem TDPA. Ja, und direkt was mit Tafta TTIP zu tun. Und da hatten wir halt gesagt, dass du ja auch noch einen Blog schreiben wolltest. Ja, richtig. Dazu bin ich aber noch nicht gekommen. Ja, ja. Nee, es ist ja nur so ein... deswegen hat man das eingetragen. Ganz stopp, kurz... Kannst du den Blog bis Donnerstag schreiben? Weil Donnerstag kommt das TTIP-Video, was ich mit Joachim und Bruno als Bundesbeauftragten für TTIP gemacht habe, online. Das steht schon seit, weiß ich nicht, 5 Tagen oder so fertig, bereit. Aber von der veröffentlichten Strategie, weil es ja auf die Bundeswebseite soll, haben wir das bisher noch auf nicht öffentlich stehen. Kann ich dir den Link auch schon mal zugeben, sofern du ihn nicht verbreitest? Ich verbreite ihn nicht, dann schick ihn mir bitte einfach per E-Mail an meine private E-Mail-Adresse. sabine@martini.org. Ich muss mich eben in YouTube dafür anmelden. Beziehungsweise schreibe mir das eben auch mal in der Sitzung. Also bis Donnerstag, ja? Bis welchen Donnerstag? Hilfe, heute ist Dienstag. Wenn ich Donnerstag mal sagen, ohne eine weitere Angebung, ist eigentlich der nächste gemeint. Ja, okay. Entschuldige, sabine@martini.org war das, ja? Sabine@martini, Martini mit Y natürlich, .org. Dir ist bewusst, dass die jetzt nicht mehr privat ist, weil sie eine Aufnahme ist. Ja, kennt aber sowieso jeder. Alles klar. Gut, die Presseeinladung von die TDPA ist rausgegangen, letzte Woche. Die hat es sogar auf die Lokalkompass geschafft. Und, wir hatten auch irgendwann festgelegt, wann wir die Landes-PM schreiben. Sehe ich da 15.01., das wäre morgen. Stimmt das so? Wenn ich mich recht erinnere, ja. Okay, wer schreibt sie? Schaffe ich nicht mehr. Im Prinzip kann man ja einen großen Teil des Textes von der Presseerklärung nehmen. Ne? Da sind die Daten alle drin, die Anfangszeiten, Ort, ist alles drin. Gut, es ist nicht schlimm, wenn sie immer morgen rausgeht. Ich werde nochmal den Stefan anhauen, ob er da noch was schreiben kann. Machen wir dir. Sonst muss ich mich auch mal wieder breitschlagen lassen. Okay. Oh mein. Ja, ist dein Job. Bist stellvertretender Pressesprecher. Ja. Aber er ist ja nicht so breit. Ja. Stimm du nicht mal mit Stefan ab, würde ich einfach so vorschlagen. Ja, beziehungsweise auch mit Vako, ne? Also der Teddy. Ja klar, das bin ich von ausgegangen. Und dann schickt sofort über die ÖA mit dem Padlink und dann lesen wir das, lektorieren wir das, okay? Es kann sein, dass es erst morgen Abend wird, dass ich es erst morgen Abend schaffe. Ja. Gut, sonst noch irgendwas zum TDPA? Ich höre brennende Schweigen, von daher gehen wir weiter zum nächsten Punkt, LPT-Absprache mit dem OWL-Team. Martin. Kurze Absprache TDPA. Bist du da, Bernd? Ja, ist er. Könnt ihr mich nicht hören? Jetzt gerade konnte ich ihn nicht hören, nein. Gut. Ja, nur einfach, dass wir uns irgendwie absprechen. Wenn du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Sachen aufnehmen, dann mache ich eventuelle Presse, die vorbeikommen, betreuen oder so. Ja, also ich werde auch sonst noch vor. Ja, dann ist ja alles gut. Ich hätte dann auch noch eine Frage, denn es haben sich da verdammt wenig eingetragen. Wir sollten da vielleicht, Entschuldigung, Hustenanfall, wir sollten da vielleicht noch ein bisschen die Trommel schlagen. Die Erfahrung sagt, 3 Tage vor so einem TPA fangen auf einmal alle an, sich einzutragen. Nach der Wiki-Seite kannst du da, glaube ich, echt nicht gehen. Ja. Wir haben schon mal eine PM zum TDPA abgelehnt, weel es zu dem Zeitpunkt irgendwie 12 Anmeldungen gab, damals in der TDPA Köln. Und am Ende waren in Köln über 100 Leute. Oh, Piraten. Ja, sie sind toll. Wir mögen sie. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann ja jeder bei sich in seinem Wirkungskreis da nochmal ein bisschen Werbung für machen. Ja, also bei uns in der Gegend ist jetzt auch irgendwie die Sache vom Wochenende jetzt wichtiger. Also die Sache mit der Weiterbildung und so. Ach, da muss ich nur absagen. So, dann die Sache mit der Absprache mit dem OWL-Presseteam. Wir haben gestern zusammengesessen. Der Husky und ich. Und haben einfach abgesprochen, wie es jetzt funktionieren wird. Also wir haben den Hut auf und das OWL-Team weiß das und akzeptiert das so. Und dann ist alles ist gut. War da jemals irgendwie was anderes angedacht? Ich bin gerade über den Punkt ein bisschen überrascht. Das ist ein LPT. Natürlich ist das Sache der Landespresse. Es gab irgendwelche Befürchtungen. Ja, ich hatte irgendwas, weiß ich nicht, gehört oder keine Ahnung. Okay, aber das ist ganz klar. Das mit dem Presseteam hat geklappt. Man hat uns herangetragen, dass es eventuell sein könnte, dass die vorab PMs rausgeben wollen. Und da haben wir gesagt, wir sprechen es mal ab, damit wir uns koordinieren. Okay. Einfach mal dieses, alle rennen wild durch die Gegend und machen irgendwas, abstellen und vorher sprechen. Ja, genau. Das wäre mir da auch ganz lieb. Also die können danach gerne unsere PMs dann verteilen und durch ihre Verteiler jagen oder sonst was machen. Aber erstmal sollte seitens der Landespresse da was rausgehen. Ja, genau das ist auch gedacht. Ich hatte gehofft, dass der Bali heute da ist, weil der ja mit im Orga-Team ist. Den würde ich gerne irgendwie mal interviewen, weil das ist wichtig für uns, dass wir da irgendwie einen Ansprechpartner haben. Ansonsten wird das OWL-Presseteam das machen, was wir ihnen sagen. Werden brav sein. Brauchst du Bali nicht zu, das mach lieber direkt, weil Bali mit dem OWL-Presseteam überhaupt nichts am Hut hat. Das mach lieber mit Michael Gugert, da hast du einen verlässlichen Ansprechpartner, oder auch mit Wilk Spieker. Ja, das sollte auf jeden Fall halt klar sein, ne? Dass da nicht eigentlich. Das hast du falsch verstanden, Sami. Das hast du falsch verstanden. Ich meinte jetzt Bali oder sowas für Absprache mit der Orga. Absprache mit dem Presseteam mache ich mit Michael, das ist kein Problem. Alles klar. Und Orga hast du auch besser mit Dennis Deutschkämer. Der macht die Orga federführend. Ist das der Ronny? Das ist der Ronny, genau, ja. Gut. Wann war die PT nochmal? 5.6.4. Ja. Dann stellt sich mir ganz kurz die Frage, da auch langsam die heiße Wahlkampfphase beginnt, Vorbereitung von diesem LPT von Presseseite aus. Wann wollen wir damit anfangen, Pressemappen und all so ein Gedöns? Wir hatten doch auf dem BPT die digitale Pressemappe. Da hat sich kein Journalist, kein Reporter drüber beschwert. Spart ungeheuer Kosten. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Habt ihr das auf dem Schirm? Ich habe April gerade mal eingetragen, dass man den Termin hier noch mit reintragen kann in April. Zeile 194. Dann mach mal. Also mit der ganzen Presseorga für den LPT sollten wir spätestens Anfang März anfangen. Gut. Gibt es dazu sonst noch irgendwas? Dass man überall hat auf die falsche Taste gedrückt. Man sollte sich vorher überlegen, auch wenn es noch länger hin ist, wegen der maroden Finanzsituation in NRW, dass wir dann abgesehen vom Gebärdendolmetscher, Sprachdolmetscher, wo die versuchen, das mit Unterzeilen hinzukriegen, dass wir an allen möglichen anderen Ecken auch sparen. Und das wäre zum Beispiel an einer Pressemappe. Deswegen hatte ich das erwähnt. Gut. Sonst noch was dazu? Nein, ich kann nur sagen, also es kamen sogar schon Anfragen für den nächsten LPT rein. Also es haben sogar auch schon Journalisten angefragt, die ihre Terminplanung machen, wann unser nächster LPT ist, nur für euch zur Info. Wir sollten auch im Auge haben, eventuell mit, aber das können wir dann besprechen im März, mit Fotin Termin zu machen, wo er der Presse zur Verfügung steht. Oder falls eventuell noch andere Kandidaten, Listkandidaten kommen, dass die halt auch einen bestimmten Zeitraum haben, wo sie der Presse zur Verfügung stehen. Ja, vielleicht auch Kommunalpirat. Also wir sollten uns vielleicht echt mal überlegen, ob wir auf dem LPT, gerade wenn es halt auch ein programmatischer ist, ja, eine Art Pressekonferenz oder sowas in Art machen, wenn wir unser Programm beschlossen haben oder whatever, da dann halt sind vielleicht dann ein Europakandidaten, einer aus der Fraktion und zwei, drei Leute, die kommunal antreten, mit denen eine Pressekonferenz zu machen, fände ich vielleicht auch mal ganz nett. Ja, vielleicht kriegt man was, ich glaube sogar Ende letzten Jahres, dass man auf dem LPT so eine Art Rahmenprogramm für die Kommunalwahl noch verabschiedet. Also quasi, was irgendwie wir so in Kombination NRW, LV, den KVs als Rahmen für die Kommunalwahl irgendwie verbinden wollen. Vielleicht ergibt sich dadurch dazu auch was auf dem TDPA noch. Schauen wir mal. Nee, das funktioniert nicht. Also der Landesverband kann ja den KVs nicht vorgeben, was die für einen Wahlkampf zu machen, also für ein Wahlprogramm zu machen haben. Aber einen Rahmen, das gibt es schon. Weil es ganz viele Dinge gibt, die halt auf Landesebene beschlossen werden, ja. Und die KVs quasi sich von der Landesebene wünschen würden, die Unterstützung in Richtung Gesetzgebung, was die Kommunalgeschichten angeht. Ja, weil du hast ja keine kommunale Gesetzgebung in dem Sinne. Ja, aber das ist ja sowieso angedacht, dass Positionspapiere und dergleichen als Arbeitsgrundlage sowohl für die Landtagsfraktion als auch für zukünftige Kommunalabgeordnete ja, beschlossen werden. Also das ist ja eh Wunsch auch von uns seitens des Landesvorstandes, dass dazu Anträge eingereicht werden. Hallo, ich rätsche da mal ganz kurz rein. Das sind wundervolle Themen. Solange das nicht von den entsprechenden Gruppen vorbereitet wird oder wir wissen, dass das läuft, brauchen wir uns in der Presse, glaube ich, jetzt noch keine Gedanken drüber zu machen. Nee, aber da alle von uns ja auch programmatisch oder viele von uns programmatisch auch arbeiten, das halt da immer noch mit im Hinterkopf haben, dass das nur wenn wir Input haben, können wir pressetechnisch da auch was verarbeiten. Also ich glaube, Uwe meinte ein bisschen was anderes, aber es gibt immerhin eine Vorlage quasi als Kommunalwahlprogramm vom AK Kommunal und die AK Bildung macht jetzt auch noch so ein extra Bildungsdingen. Also quasi ein was den Kommunen in die Hand gelegt wird, das ist so das, was wir uns vorstellen und was ihr so quasi als Textgrundlage, als Textbausteine benutzen könnt. Holger, ja. Das ist dieses Baukasten-Ding. Ja. Und wir haben uns das angeguckt. Das ist ja schon in sich sehr lang. In jeder Kommune gibt es ganz andere Knackpunkte. Und insofern kann man das zwar als Baukasten benutzen, wenn man dann vieles rausschmeißt und manche Dinge unter Umständen sogar noch reinsetzt, weil sie gar nicht vorhanden sind. Es sieht in jeder Kommune anders aus und die Wahlprogramme der einzelnen Kommunen werden sich alle unterscheiden und sie sollten natürlich so kurz wie möglich sein. Denn wir schreiben keine Gesetzestexte, wir schreiben eigentlich nur für den Bürger einfach abzulesen, was stellen die Piraten sich hier in unserer Kommune vor. Also erstmal, du widersprichst mir in keinem Fall. Ich weiß nicht, warum du das alles erwähnst. Wichtig ist halt, dass es sowas gibt. Wer das nicht weiß, vielleicht ist es für ihn interessant. Link kann ich auch gerne weitergeben. Die Sache, auf die ich eigentlich kommen wollte, wäre dann nochmal auf den LPT zurückzukommen, weil das ja eigentlich wichtiger ist. Nämlich, dass ich mit dem Husky zusammen überlegt habe, dass es cool wäre, wenn man irgendwie zwei Wochen vorher oder so einen Blogpost hätte, zum Beispiel von Paki oder so, der irgendwie schreibt, warum er sich auf den LPT ausgerechnet in Bielefeld freut. Sowas wäre cool. Ja, ausgerechnet Bielefeld. Geht ja mehr darum, was wir dort dann tun werden. Aber das finde ich Spaß. aber das finde ich, ja, alles gut, das finde ich aber auch ganz schick, wenn wir da als Gesamtlandesvorstand da vielleicht einen Blogbeitrag da noch vorher zu schreiben. Das finde ich super, das ist eine gute Idee. Ja. Dann denkt bitte dran, dass Bielefeld 800 Jahre wird. Was? So lang gibt es da schon, was gar nicht gibt? Ja, und wir haben dazu immens viel Aufwand betrieben, inklusive eines Wahnsinnstheaterstückes. Ah, oh, da gut, ja, ich muss Paki diesmal unbedingt daran erinnern, dass er den Bürgermeister einnimmt. Jetzt hat er letztes Mal vercheckt. Ja, das wäre vielleicht nicht so ganz unwichtig. Das kann auch keine Orga sein. Das macht entweder die Orga oder so, ja. Weiter. Darf ich ganz kurz einhaken? Das waren jetzt sehr viele Ideen. Da du mit dem Presseteam gesprochen hast und da sehr viele Ideen hast, und Larus, machst du ein Pad auf und schreibst diese Ideen da schon mal stichpunktartig rein, damit wir daran arbeiten können, dass nicht vergessen wird? Irgendwie geht sowas immer nach hinten los. Ja, ja. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Entschuldigung, ich mache nebenbei noch das mit dem Protokollieren. Ja. Gut. Weitere Presse-PM. Du hast eben angedeutet, du möchtest die Sache mit dem Blogpost ansprechen. Willst du das hier machen oder später oder sonstiges? Was? Mit dem Blogpost von gestern, der Nachfrage. Ich hatte das so verstanden, dass du mit ansprechen wolltest. Ja, das war nur so ein... Dann oder sonstiges. Ja. Gut. So wichtig ist es nicht. Kommen wir zu den Teamberichten. Fangen wir an mit Press-Request-Trigger. Irgendwie fehlt da das Presseteam, oder fällt denn der Request-Trigger mittlerweile? Ich füge mal das Presseteam da ein. Möchtest du anfangen, Olarius? Was? Ich? Ja, berichten, was du so getan hast. Außerhalb dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, wenn es dann irgendwas Wichtiges gab. Nee, also die wichtigsten Sachen, ich habe das normale Social-Media-Zeug gemacht, ich habe gestern eben die Absprache mit Husky gemacht und ich habe gestern auch den kleinen Blog-Eintrag geschrieben und sonst war nichts Besonderes. Ne? Gut. Ich habe, wie wir kommen wir später noch drauf, habe ich unten reinkopiert, in Bochum besprochen haben, ein Trello angelegt, das muss noch mit Leben gefüllt werden. Von daher, kann das bitte jemand damit protokollieren? Von daher schickt mir bitte eure Trello-Nicknamen, wenn ihr keinen habt, legt einen an. Ich muss gucken, dass ich das zum Wochenende dann noch befüllt bekomme, weil letzte Woche ist bei mir sehr viel Zeit mit Schneiden für die ganzen Videos draufgegangen. Und ich habe auch schon einen Blog beantragt, den habe ich aber noch nicht freigeschaltet gekriegt, den setze ich dann auch auf, sobald er freigeschaltet ist. Und den können wir dann gemeinsam mit Inhalten füllen. Aber da kommen wir auch noch bei der Strategiebesprechung drauf. Bernd, ich würde es eintragen, aber wir haben im Moment ein solches Zeilen-Hickhack hier. Mal da, wo soll ich es eintragen? 164. Okay. Geh von Zeile zu Zeile, Sami. Ich war jetzt gerade unten beim LPT. Ist ja kein Problem. Ja, wie gesagt, und viele Videos geschnitten und das war es dann, was ich so gemacht habe. Bernd, schickst du dann ein How-to-Trello noch dazu rum, weil das letzte bei den Kreativen bin ich arg aufgelaufen. Wenn es ein How-to irgendwo gibt, ich suche mal eins raus. Gut, Presse-Request-Tracker. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das Highlight die Anfrage der DPA nach den Mitgliederzahlen. Richtig, das habe ich auch gemacht. Das ist Ticket Nummer... Ich kopiere es. Habe ich auch beantwortet. Also das war einfach eine Frage. Allerdings mit dem kleinen Problem, die Verwaltung ist unerreichbar. Also ich habe New York angeschrieben, ich habe Carsten angeschrieben. Das ist Carsten noch angerufen? Weil mit Mails ist das immer sehr schwierig bei ihm. Ja, aber also ich bin jemand, der halt gerne schriftlich kommuniziert. Ich habe New York sowohl per Mail, also mir wurde gesagt, dass der eigentlich alles weiß. Den habe ich per Mail angeschrieben. Ich habe per Twitter nochmal nachgehört. Ich habe nichts von ihm zurückbekommen. Ich habe also nur die Zahl angeben können, die jetzt aktuell ist. Ich hoffe einfach, dass die DPA noch die Zahlen von letztem Jahr hat, weil die wir ja letztes Jahr auch angefragt haben. Und also sie hatten halt nachgefragt, ob es um die Bundestagswahl rum was Besonderes gab. Dann habe ich halt geschrieben, ja, ganz direkt nach der Bundestagswahl, schon am Abend der Bundestagswahl, gab es halt einige Eintritte aus Merkel-Schock. Das war eigentlich so alles, was ich geschrieben habe. Okay, also in solchen Fällen kannst du auch sonst alternativ auch Claudia anrufen. Die hat auch mal den aktuellen Stand, weil die sich auch um die Mitglieder Daten kümmert. Der aktuelle Stand, der steht ja auch im Verwaltungsportal. Ja, und der Rest im Wiki. In welchem? Sorry, ey, da musst du... Ich kenne die Scheiße selber noch. Ich habe das für den Bundesparteitag, habe ich da mal sämtliche Daten rausgesucht, wie blöde. Ich kann mich da durchaus in deine Lage hineinversetzen. Schätzelein, ich habe hier gegoogelt, ne? Aber da war nichts. Ich habe nichts gefunden, ne? Ja, es gibt irgendwo eine Liste, aber ist ja auch blöd. Ja. Also sie haben noch nicht zurückgeschrieben, wenn da irgendwas kommt. Ja, weiter. Sorry, ich war gerade ganz kurz mit KV-Ding abgelenkt. Das bist du immer. Ja, es tut mir leid. Meine Basis hat beschlossen, dass ich doch wohl noch 2 Wochen länger Vorstand bleibe. Du liebst deine Basis, oder? Das ist eine Entscheidung der Basis. Die akzeptiere ich, auch wenn es von meiner Planung her eigentlich nicht so vorgesehen war. So, und ansonsten war, glaube ich, nichts eingegangen. Korrigiert mich bitte. Außer Spam nichts, ne? Ja, Harald hatte noch geschrieben, PM-Vorschlag Bürgermeister war die Herzogenrat, Chance für Piraten. Das stimmt, das stimmt. Was hatte der? 4,5%? Das reicht meiner Meinung nach nicht, um da irgendwas drüber zu schreiben. Allerhöchstens einen Blogbeitrag von den Herzogenraten hätte man nehmen können. Aber auf meine Anfrage danach ist ja leider nichts gekommen. Gut, hat sonst noch jemand was zu dem Punkt? Ich höre, das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Social Media. Wer möchte bitte vom Team Social Media berichten? Wer möchte was? Akustik? Vom Team Soziale Medien berichten. Eigentlich der Christoph Henser, aber der ist nicht da. Ich bin da. Du bist da, entschuldige, ich habe dich übersehen. Kein Problem, ich wollte eigentlich nur ganz kurz auf krankes System zu sprechen kommen. Hat uns eigentlich relativ, ich finde auf Social Media Kanäle sehr viel gebracht und wenn wir sowas öfter hätten, könnten wir es sehr gut nutzen. Das stimmt, das kommt gut. Hast du einen Überblick, was das Gefahrengebiet gebracht hat oder war einer wieder nicht so aktiv mit drin? Ich habe es probiert, immer mal wieder reinzubringen, auch gerade an dem letzten Samstag. Ich sag mal, es waren aber mehr so durchschnittliche Reaktionen, wenn ich das richtig so noch im Kopf habe. Aber ich kann das bis nächste Woche nochmal genau die Statistik angucken. Ja, ich habe versucht, so die letzte Zeit ein bisschen über Twitter, auch den Twitter-Account ein bisschen mitzubetreuen zumindest. Ja, da sollten wir auf jeden Fall ran. Also Social Media sollte eigentlich echt unsere Stärke sein und da müssen wir unbedingt ran, gerade wenn so Sachen sind halt wie Gefahrengebiet. Ich finde es auch schade, dass da noch nicht wirklich was an Input kam. Also ich habe mehrfach um Texte gebeten oder Statements oder irgendwas, was wir verarbeiten können. Da kam leider relativ wenig. Da sollten wir gucken, dass wir zukünftig das ein bisschen mehr ausnutzen und da mehr eine Kampagne draus machen. Es ist aber zumindest über alle Kanäle bei ganz vielen Leuten gegangen. Auf Facebook, auf Twitter, bei Google+. Beide Sachen, krankes System und Gefahrengebiet. Ist da retrospektiv noch was geplant zum Gefahrengebiet? Ja, ich habe gerade einen Podcast geschnitten. Also ich hatte ja diese Vergleichsbilder von allen möglichen Städten aus NRW auch gemacht. Kann ich ja mal einen Link dazu packen oder ich weiß nicht, Sasa, wenn du das machst oder wer da verantwortlich ist, das dann weiterleiten? Was jetzt wo weiterleiten? Sorry, ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Ob du noch was machen wolltest zum Gefahrengebiet? Ich wollte da nichts machen. Ich hatte angefragt, ob die Leute, die da waren, die vor Ort waren, uns was an Input liefern können, aber ich habe da keine Reaktion drauf gekriegt. Okay. Frag doch mal Daniel Düngel. Ja, hab ich mehrfach gefragt. Alle, die da waren. Und die schreiben jetzt irgendeinen Blogbeitrag mit Gefühlen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr hinterher sein. Also ich denke es auch oft bei den Podcasts, die dann wirklich auch interessant sind. Ich hatte jetzt auch ein paar von, ich glaube, Bernd, du warst das, ne? Von euch gesehen, die du mit NetNerd gemacht hattest und sowas würde ich auch viel öfter sagen, lass es uns auf die Blogseite packen, dann ist es einfach ein bisschen bändiger. Können wir immer noch gerne tun, wenn jemand da, ich sag mal, immer so einen kleinen Opening-Text schreibt, können wir das gerne drauf packen. Ich habe ja jetzt die letzten Tage auch schon mehrfach von der Bundes-HP-Seite Sachen bekommen, zum Beispiel die ganzen Vorstellungsvideos, die wir ja auch mitgemacht haben, die ich geschnitten habe, die habe ich draufgenommen und so, einfach um da auch ein bisschen Bewegung drauf zu kriegen auf die Blogseite. Könntest du uns vielleicht, ich weiß nicht, wie es am wenigsten Umstände macht, auf die ÖA-Liste oder dienstags hier ins Pad so packen, was an neuen Sachen reingekommen ist. Also ich meine, ihr produziert, glaube ich, eine ganze Menge. Ich sehe auf Twitter immer nur die Links rüberkommen, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen der Überblick. Also, dass du uns irgendwie Bescheid sagst, wenn was Interessantes reinkommt oder das selber draufsetzt. Klar, kann ich machen. Also wie gesagt, es kommt jetzt ein 20-Minuten-Podcast zu Gefahrengebiet, wo der Nico Kern nochmal erzählt, was kommt, wenn ihr mir da ein kleines Intro zuschreibt, immer gerne. Da können wir auch bei den Piraten Bielefeld mal gucken. Also der Frankenfeld hatte da schon was zugeblockt. Ich meine auch sehr ausführlich mit ein paar Links und Pressemitteilungen der Hamburger und so. Das kann man sicher recyceln. Also nicht eins zu eins übernehmen, aber sich da ein bisschen draus bedienen. Gut, dann gehen wir gleich beim Krähennest nochmal und dann hast du den Job auf jeden Fall. Haben wir alle hier, die wir uns verantwortlich fühlen, den Job. Gut, noch irgendwas zu Social Media. Dann kommen wir zur Webseite NRW. Wie ich gerade schon gesagt habe, mehrere Einträge von der Bundesrepublik übernommen. Ich starte den kurz auf. Ich hole mal ganz kurz die Links raus. Da kommt auch demnächst dann noch weitere Dinge. Wobei, ich habe noch einen. Die Pressekonferenz habe ich aufgenommen und ich habe ein Interview dahinter. Das können wir auch dafür benutzen. Pressekonferenz aus Hamburg jetzt oder was anderes? Nee, vom BBT noch. Ah, okay. Schreib mal auf, was kommt. Was haltet ihr davon, mal ein bisschen Werbung oder, ja, Ausschreibung ist so ein böses Wort hier, aber mal zu verkünden oder auf die Suche zu gehen, dass wir noch Interesse an jemandem hätten, der Spaß hat, daran Blog-Einträge und so zu schreiben. Also es ist ja irgendwie was sich immer zieht oder wo sich nie so besonders viele Leute für finden, die sagen, das mache ich total gerne, dass wir da vielleicht einfach nochmal einen Aufruf starten und gucken, ob wir irgendwen reinkriegen, der uns zumindest so Rohtexte liefert, über die man dann schneller drüber gehen kann. Das ist eine gute Idee, weil das immer sehr zeitaufwendig ist für jemanden, der das noch zusätzlich macht. Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten bei Blogbeiträgen. Also eigentlich, weil das sind ja immer so Sachen, das sind meistens Themen von Leuten, also die sowieso thematisch eben drin sind. Oder nee, jetzt beim Gefahrengebiet hätte ich es eben schön gefunden, wenn wir da was von den Leuten gekriegt hätten, die von vor Ort gewesen wären. Ich glaube, wir sollten eher gucken, dass wir den Leuten, die bestimmte Dinge machen oder an bestimmten Aktionen teilnehmen oder sonst was, da echt nochmal ein bisschen mehr in den Allerwertesten treten, dass wir da gerne dann Blogbeiträge hätten oder auch wir im Vorstand müssen uns da mal öfters nochmal gegenseitig in den Hintertreten, dass wir zur aktuellen politischen Lage, zu irgendwelchen Themen Blogbeiträge schreiben. Ich finde das, ich weiß nicht, ich stelle mir das als Autor schwierig vor, zu allen Themen ihr Rohtexte zu verfassen. Also dann kommen die Blogbeiträge doch meistens relativ unpersönlich auch rüber. Ja, also aus meiner Sicht wäre es das Gleiche. Es gibt ja nur so ein paar Leute, die da irgendwie Spaß und auch die Muße dafür haben. Aber ja, das wäre natürlich eine andere Strategie. Ich bin ja leider auch auf dem TDPA nicht da, aber da könnte man auch nochmal massiv dafür trommeln, dass die Leute doch verwertbares Zeug uns zukommen lassen. Genau, also da halt wirklich für Wärme. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist halt so, ne, gerade was so Lektorat angeht und überhaupt die Mitarbeit hier in der ÖA, immer die Werbetrommel rühren. Aber da hat der Bernd auch noch Ideen gehabt, da wird er vielleicht später noch zukommen. Ich wollte gerade sagen, dazu komme ich noch. Sorry. Ja, noch irgendwas zur Webseite NRW. Wie ihr seht, kommen jetzt zwei Dinge, für die wir selber was schreiben können. Also die kommen auf jeden Fall einmal als Video und einmal als Podcast. Wenn da jemand was zu schreiben möchte, wäre ich also nicht abgeneigt. Dem würde ich dann die Links zukommen lassen. TTIP macht ja Sami, ne? Ja, bis Donnerstag ist der dann fertig. Das ist aber, wie gesagt, dann diese Fassung speziell für Laien. Ja. Wir kriegen, also dieses TTIP, das läuft mit Monopol von der Bundeswebseite zusammen und da schreibt sein Team was für, was wir dann übernehmen können. Ich würde gerne nur deinen Blogpost da mit verlinken, damit wir das dann geballt nochmal raushauen können. Ja, ich mach's bis Donnerstag fertig und schicken dir. Oder wo soll ich ihn hinschicken? Nee, du wolltest mir die Seite gleich schicken, dann kann ich ihn da gleich draufschreiben, oder? Ich schicke dir den Link zu dem Video, damit du weißt, was in dem Video drin vorkommt. Und dann schreib einfach den Blogbeitrag zusammen. Und ja, die Frage ist, machen wir zwei Posts? Machen wir die Posts an zwei verschiedenen Tagen? Oder machen wir einen langen Post, wo beides zusammen drin ist? Das ist halt die Frage. Also TTIP finde ich beides zusammen schön. Beim nächsten Thema, ja, der andere ist ab. Zu TTIP finde ich zusammen schön. An TTIP bleiben wir sowieso lange dran. Das kann man auch an verschiedenen Tagen machen. Das ist nicht das Problem, weil wir jetzt sowieso geballt losschlagen, auch von der Projektgruppe. Ja, aber gerade auch so im Hinblick auf irgendwie auch dann, ja gut, Barrierefreiheit in Anführungsstrichen, na, aber dass dann halt auch schriftlich noch was da ist. Also in dem Fall fände ich es gut, wenn sowohl das Video, also wenn das Video parallel mit dem Blogbeitrag online geht. Da sehe ich auch so, weil das sind ja die allgemeinen Sachen und hinterher kommen die speziellen Sachen, hoffe ich mal. Von daher wäre Donnerstag beides zusammen dann schon schön. Dann packen wir das einfach in einem Blogpost zusammen mit Verlinkung untereinander und so, das kriegen wir schon hin. Super. Gut, die PK und Interviews mit den Spitzenkandidaten bräuchte man einfach nur so einen kleinen Anteaserer nach dem Motto, gab es auf dem Bundesparteitag Pressekonferenz, bla bla, kann man hier nachsehen und teilgenommen haben, hast du nicht gesehen. Da habe ich gerade mal eine Frage zu. Ja? Pressekonferenz auf jeden Fall. Bei den Interviews, was wurde da inhaltlich denn so besprochen? Weil ich bin gerade am Überlegen, ob es da bei den Interviews in dem Fall nicht vielleicht Sinn macht, jetzt erstmal nur die Pressekonferenz online zu stellen mit einem kurzen Einleitungstext und dann, wenn die Kampagne steht, Interviews auch rauszuknallen. Da haben wir dann nochmal die Chance, nochmal neue Interviews zu machen. Das ist eine Sekunde. Sag mal, Schatz, ich spiele unser Lied. Oh. Das ist eine Interviewrunde direkt nach dem nach der Pressekonferenz und da geht es ja wirklich drum, ihr seid jetzt gewählt worden, was habt ihr vor und so weiter. Also oh, okay. Das ist jetzt nicht, das sollte also jetzt auch zeitnah raus. Ich hatte das, wie gesagt, noch zurück in der Hinterhand gehalten, weil die Bundeswebseite da ihre Veröffentlichungsstrategie noch am Ausarbeiten war und die haben halt gesagt, sie wollen das jetzt erstmal nicht auf die Bundesseite bringen, aber für die Flaschenpost. Und wenn wir das für unsere Webseite nutzen wollen, weil es in Bochum war, können wir das gerne tun. Ah, okay, super. Wir haben auch noch was vom Vorstand. Da hat ja NRW auch geschrieben für dieses, mir fällt das Wort nicht ein, Kopfschmerzen, Husten. Kann mir mal einer einhelfen, was wir da geschrieben haben aus allen Bundesländern, was wir uns vom Vorstand wünschen? Wie sollte das heißen? Ja, diese Statements, was der Bundesvorstand jetzt veröffentlicht hat. Ja, und da hat der Bundesvorstand ja mittlerweile reagiert. Und auch geschrieben, was er dann daraus als Exzerpt gezogen hat. Das könnte man ja vielleicht auch noch schreiben. Ja, finde ich jetzt für unsere Homepage nicht unbedingt gut platziert. Also das ist ja so ein Arbeitsauftrag an den Bundesvorstand und hat für mich eher was mit interner Kommunikation zu tun als mit Öffentlichkeitsarbeit. Würde ich auch sagen, also gerade wenn es dann heißt, soll nicht mehr so und so doof sein, sondern da und da besser werden oder so. Ich weiß ja nicht, wie das ausgefallen ist, aber würde ich auch sagen, dass eher was Internes ist. Genau, so, sorry, wieder was KV-mäßiges, ist egal. Sehe ich auch so, ist eher was für innen. Die Frage ist, wer schreibt denn mal eben 3-4 Sätze zur Einleitung dazu? Zu dem PK und Interview. Schick's wieder über die Liste und am Ende mache ich's wieder. Ja, ist okay, dann machen wir das so. Aufnahme mit Nico Kern zum Gefahrengebiet. Da schreibe ich was zu, das steht gleich noch online. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Krähennest. Alles, was ich euch zur Webseite erzählt habe, gilt fürs Krähennest, weil alles, was auf die Webseite gegangen ist, auch ins Krähennest gegangen. Ah, nein, stopp. Wir haben noch ein Video gemacht, das ist zwar schon veröffentlicht und rumgegangen, mit Michel Marsching zum Millionengrab Kirche. Wollen wir das auch nochmal auf die HP setzen? Ja, finde ich sehr gut. Also per Social Media habe ich es auf jeden Fall verbreitet. Wie ist das eigentlich? Habt ihr bestimmte Vorstellungen, wie viel ihr so pro Woche fertig kriegt, raushaut oder so? Also im Krähennest jetzt oder schwankt das total, wie viel da ungefähr immer so zusammenkommt? Das schwankt. Das ist halt abhängig davon, was für Themen es gibt, wie die Podcaster halt Zeit haben. Bei mir fällt halt jetzt dadurch, dass ich jetzt noch viel für die Struktur hier mache, Zeit weg. Und ist halt ein Peak, wenn halt ein Parteitag oder sowas war. Also das Krähennest braucht auch noch Leute, die helfen, wie an allen Ecken und Kanten. Und da machen wir Donnerstag auch eine Sitzung und danach wollte ich halt auch nochmal einen Aufruf starten, dass wir Leute suchen, die helfen und so weiter und so fort. Ja, sollte auch keinesfalls drängeln, war nur eine Interessenfrage, wie das so zwischen den großen Events aussieht. Also bei den großen Events, da ist am Ende meistens irgendwas zwischen, ich sag mal, 4 und 10 Sachen, die rauskommen. Weil ich sag mal, Audio geht immer relativ einfach und in Anführungsstrichen fix, da brauchst du für die Nachbearbeitung 20 Minuten oder so. Aber wenn du ein Video schneiden musst, ich habe, wie gesagt, 3 Tage Urlaub letzte Woche gehabt, die habe ich nur mit Schneiden verbracht. Ja, ich kann es mir vorstellen. Grundsätzlich ging es mir nur durch den Kopf, weil ich immer noch finde, es hat Charme, wenn man irgendwie in irgendwie gearteten, regelmäßigen Abständen was rausbringt, so jeden Monat oder so, was man dann noch ein bisschen ankündigen kann, ist jetzt, spielt auch nicht mal die Rolle, ob das jetzt ein Video oder ein toller Artikel ist oder so. Aber ja, von daher nur die Interessenfrage. Keinesfalls bitte so auffassen, als warum kommt da nicht mehr oder so. Also einmal im Monat, das wäre ein Monat, wo wir tot wären. Also normalerweise hast du im Monat wirklich so 5 bis 20 Sachen. Ne, alleine, wenn ich mich jetzt klonen könnte, könnte ich nächstes Wochenende zu dieser Veranstaltung in Kerpen und da unter Aufnahmen machen, da muss ich auch noch absagen, fällt mir wieder ein. Dann kommt der TDPA, wo man Sachen machen kann und damit kriegst du schon Sachen voll ohne Ende. Die Frage ist halt immer mit der Manpower, ob du das stemmen kannst. Ja. Ich habe zum Beispiel heute, weil ich keine Zeit habe, den Christoph und den Tobias gebeten, eventuell einen Podcast mit unseren beiden neuen PolGF-Teammitglieder zu machen. Da weiß ich jetzt noch nicht, was dabei rumgekommen ist, ob die sich zurückgemeldet haben. Aber da wir eh beim Creme-Nest sind, kann ich Christoph schon mal fragen. Der Tobi hat geschrieben, dass er das gerne machen würde. Der Christoph hat sich, glaube ich, angetwittert. Aber der ist anscheinend wieder weg. Also ich hoffe, dass da noch was kommt. Das ist halt, also wie gesagt, das ist eine Manpower-Frage, wie bei allem hier bei uns. Ja, danke. Aber grundsätzlich auch, wenn ihr das mitnehmt, wenn ihr Podcasts machen wollt, ein Aufnahmegerät, wenn ihr irgendwo seid, macht das, schickt mir das zu, dann legen wir das auch hoch. Also, wenn ihr da, ich sag mal, jetzt in Düsseldorf eure Liste wählt und ihr wollt das oben haben, können wir das machen. Wenn irgendwo ein AK irgendwas macht, dann das propagieren wir halt auch immer. Wird halt auch sehr schleppend angenommen. Wenn vom AK was kommt und ihr überhaupt irgendwas berichten will, einfach aufnehmen, rüberschicken, mal fertig. Weil wir uns da auch als Dienstleister quasi mitsehen. Neben unserer Aufgabe, wo wir selber machen. Zu Klingelbeuteln hatte ich schon was geschrieben, das packe ich gleich einfach erstmal auf die Website, dann können wir das mit der TK-Interview morgen machen und am Donnerstag dann TTIP. Dann haben wir für die nächsten Tage schon mal was. Kommen wir zum Nebel- und Piratenradio. Ist der Wutze da? Der Wutze ist nicht da. Nee, Wutze hat meines Wissens macht gerade mal Auszeit. Hat er sich auch verdient. Wutz ist ein bisschen sauer, weil genau. Das Radio, also das Radioteam hat ihm, ist ihm nicht gefolgt. Bei seiner Bitte doch einen Brief an den Vorstand gegen Antifa mit zu unterschreiben. Wo hat er das denn abgefragt? Muss mal Krähennest, die Liste halt lesen, da, diese komische da von Nebelhorn? Ja. Hab ich nicht drauf. Ja, die Diskussion machen wir jetzt bitte auch nicht hier auf. Ja, es gibt halt so Leute, die alle möglichen Listen lesen, so. Wie mich zum Beispiel. Bist du auch ein kleiner Korax? So schlimm wie noch nicht, aber es geht in die Richtung. Ein wandelndes Lexikon. Ach, du bist doch unser wandelndes Mailinglisten-Lexikon, Korax. Nee, die ganzen Lokalen oder so, das tue ich ja nicht an. Hast du recht. Außerdem kriegst du die Sache mit Wutzer hast du auch über Twitter mitgekriegt. Nein, er soll sich erstmal aussäuern. Ja, bitte. Ist ja auch vollkommen egal an dieser Stelle, weil er ist nicht daher, kann ich berichten. Ja. Kommen wir zum Kompass. Ist jemand vom Kompass anwesend? Sammy, vorletzte Sitzung hast du gesagt, du wolltest den Kontakt zum Kompass wieder aufmachen. Was ist daraus geworden? Ich habe noch keine Antwort. Von mir aus habe ich ihn aufgemacht. Ich warte auf Antwort. Flyer Print, hat da jemand sowas? Bei Flyerprint habe ich jetzt gerade mal eine Frage. Ist das nicht eigentlich Sache der Kreativen? Ja, ich hatte das irgendwann mal in eine quasi Vorlage hier für die ÖA-Sitzung mit reingebracht, weil das mal Thema war in irgendeiner der Sitzungen. Ob wir da jetzt jedes Mal drüber sprechen müssen, sei mal dahingestellt. Naja, wenn wir irgendwas hätten, könnten wir es reinschreiben, aber das ist einfach so als Erinnerungszeile drin bleibt, finde ich auch nicht schlecht. Ja, also sollten wir so im Hinblick dann sowohl Kommunalwahlen als auch Europawahlen da dann ansprechen und da wird ja dann eh auch der Draht zu unseren Kreativen dann enger sein. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht als regelmäßigen Topic. Ich würde der Uwe folgend einfach mal drinstehen lassen, falls was kommt. Man kann ja dann immer Fehlanzeige melden. Okay. Aus den Regionen. Wird wahrscheinlich auch erst interessant, wenn wir da die kommunalen Leute ansprechen. Also in Münster läuft einiges. Ich kann zumindest aus Münster kurz was erzählen. Ich glaube, wir haben alleine diese Woche 3 Pressemitteilungen rausgeschickt. Pressearbeit vor Ort läuft eh ziemlich gut. Also da ist es schon seit längerem so, dass in der Regel kannst du zu 95% davon ausgehen, dass einer der Tage der beiden großen Tageszeitungen am nächsten Tag unsere Pressemitteilung aufgegriffen hat. Also da sind die schon voll im Wahlkampf. Ja. Gut, ich sehe gerade, Düsseldorf wird eingetragen. Wir haben eine abgebrochene AV, weil sie keine Papierschneidemaschine haben, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, und das irgendwo in der gesamten Orga nicht so perfekt gelaufen ist. Dazu gibt es sowohl eine Erklärung vom KV als auch dann irgendwie 2, 3 Erwähnungen in der Presse zu. Dazu wird er neu eingeladen. Möchte noch irgendjemand was sagen? Ich werde jetzt was zum Bochum erzählen, aber ich lasse es. Gut, dann kommen wir zur Analyse. Hat irgendwer irgendwas analysiert? Nee. Was für eine Analyse? Ja, es gab ja auch mal die Überlegung, beziehungsweise sowohl der Achim als auch ich damals hatten mal angefangen, unregelmäßig Social Media und auch andere Sachen zu analysieren, was ist da gelaufen, wie irgendwie viele Retweets, was ist mit Facebook gelaufen und. Es ist einfach schön, wenn der Punkt da drin ist und wir vielleicht uns dann irgendwann, wenn ganz viele Leute dabei sind, die sagen, boah, ich hätte super Bock drauf, das mal wieder anzugehen, anfangen könnten, auch solche Analysen zu machen, sodass wir irgendwann mal Zahlen haben und dann aufgrund der Zahlen uns vielleicht sogar irgendwann Ziele setzen können. Das wäre so der Hintergrund für irgendwann. Ich bin mal eben kurz 5 Minuten AFK. Monitoring, Terminscouting, Terminaktion haben wir unten. Ich denke, dann machen wir das damit, ne? Der Antrag ist gestellt, Sasa. Ich höre keine Widerrede. Kommen wir zum Wahlkampf. Gibt es schon irgendwelche nennenswerten Informationen aus dem Wahlkampf, die ihr bekommen habt? Welchen meint ihr jetzt, Europa oder kommunal? Ich denke mal beide. Also soweit sie die AGÖA halt betrifft. Habe ich nichts. Anfragen aus AKs und AGs, hat es da welche gegeben? Mir ist keine bekannt. An dieser Stelle könnte ich mal fragen, wie weit denn die Ansprache der AKs und AGs ist, Holarius. Ist geplant. Ja, alles mit der Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die schönen Mails umzuschreiben. Das kommt also. Oh, kein Problem. Kommen wir jetzt zu Veranstaltungen. Würde ich sagen, können wir auch mit Terminen abarbeiten, weil die anstehenden Veranstaltungen da drinstehen. Am 18.19. steht die Schulung Kommunalwahl Kerpen an. Du steht, Holarius wollte mit der Orga sprechen. Gibt es da Informationen? Brauchen die was von uns? Also sie wollten, dass das Krenest vor Ort ist, aber ich kann nicht und ich twitter jetzt endlich mal, dass ich nicht kommen kann. Jetzt vergesse ich das wieder. Ja, also besprochen haben wir eigentlich nur, dass sie dass wir einen Blog-Eintrag machen. Also das danach oder davor? Danach. Weil das ist ja nichts, was irgendwie nach außen strahlt oder so. Das ist einfach nur dann hinterher so ein kleinen Blog, was ist da passiert und damit man merkt, dass wir was tun. Kommt der von denen oder müssen wir da was machen? Also außer Lektorat. Der kommt hauptsächlich von denen, ja. Also, die wollen auf jeden Fall auch die Fotos machen, haben sie mir versprochen. Da ich vielleicht, vermutlich, wahrscheinlich dabei sein werde, kann ich dann vielleicht auch die Sache selber schreiben. Mal gucken. Ja, auf wen wird gewartet? Was? Auf mich, dass ich den Tweet geschrieben habe. Also. Gut, dann kommen wir zum TDPA in Düsseldorf. Ist das schon geklärt? Warte, ich trage eben ein, dass wir es hier oben. Wie sieht es aus mit Pressebetreuung vor Ort? Also haben sie eingeladen, also sollte jemand da sein und sie akkreditieren. Wovon sprechen wir gerade? Von TDPA? Genau. Ja, haben wir doch eben schon besprochen. Auch die Pressebetreuung vor Ort schon? Ich hatte nachgefragt, ob du da bist und ich habe gesagt, dass ich da bin. Ich bin da. Sasa ist auch da und dann kriegen wir das schon hin. Akkreditieren müssen wir die nicht unbedingt, aber wir müssen halt als Ansprechpartner da sein. Gut. Ach so, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesagt habt. Ich war gerade kurz weg bei dem Blogbeitrag für Kerpen. Es wäre super, wenn er dann am Sonntagabend eventuell sogar schon fertig wäre. Du bist ja optimistisch. Ja, ich versuch's. Also das bezweifle ich mal, aber man guckt. Man kann. Abend. Ah, schreck einen doch nicht so. Hi. Hi. Seid ihr schon fertig? Nein. Mach uns nicht fertig. Fast. Ich brauch mal ein Pad für dich, Frank. Moment. Siehe auch, Frank, Zeile 209, nur zur Info hier mit drin. Dann wäre das nächste nach dem TDPA wäre dann LPT, aber hatten wir auch eben schon. Ich trage bei Termin trotzdem nochmal das Pressetreffen ein, auch wenn es in Chat ist. Ja, super. Jetzt steht der LPT aber falsch, weil der steht jetzt bei Mai. Ich dachte, der ist im April. Dachte ich auch, aber Sami hat den dann auf Mai verschoben. Wann ist er denn genau? Der ist am 5. 6. April immer noch. April, entschuldigt, ich bin heute nicht ganz zurechnungsfähig. Kein Problem. Ich habe 3 Köpfe. Gut, würde ich sagen, lassen wir die Informationen da. Warte mal, dann habe ich es Mai falsch kopiert, Sekunde. Mach doch einfach Paste und Copy und schieb's eins drüber. Ja, pass auf. Haben wir ja oben schon besprochen. Ich würde sagen, wir nehmen das dann einfach in die nächsten Sitzungen mit. Und wenn wir dann darüber sprechen, haben wir die Informationen da. Okay, soweit? Ja. Dann kommen wir zu Mai Blockupy. Bundespartei plant jeweils Teilnahme als Bündnispartner. Wer hat das eingetragen? Woher kommt die Infos? Genau. Stopp mal, eine Sache fehlt mir da jetzt gerade noch. International Day of Privacy, 1.2. Februar. Nicht vergessen. Düsseldorf und Köln findet auf jeden Fall was statt. Und da sollten wir für die Demos auch nochmal richtig, richtig Werbung machen. Ja. Also da Social Media Kanäle vollknallen. Stimmt das, IDP 13? 14 sollte es sein. Entschuldigung, alles ich bin klar. So dran gewohnt, ich habe den letztes Jahr 5-mal gemacht, von daher. Ja, ich bin ja froh, wenn mir was auffällt. Sascha, hast du da Infos? Warte mal, ich habe gerade über Twitter noch einen Link gekriegt, ich pack den mal hier rein. Social Media oder mehr? Eine PM auf jeden Fall auch. Also wir sollten da rechtzeitig, also in der PM sowohl besser halt eben informieren, als halt da auch nochmal einen Aufruf machen. Das sollte rechtzeitig rausgehen. Und da auch versuchen, das wirklich zu bündeln. Also ich habe schon mitgekriegt, dass in unterschiedlichen Städten jetzt auch überlegt wird, ob man da irgendwie einen Infostand macht oder irgendwie eine andere Aktion. In Münster ist die Diskussion auch gerade. Ich versuche da zumindest für meinen Teil, das jetzt auf Düsseldorf und Köln zu konzentrieren, weil ist jetzt wieder nur knapp Zeit. Und da sollten wir gucken, dass wir jetzt die Aktionen und auch die Kräfte vor allem bündeln und da nicht wieder so zerfasert und zerstreut Aktionen machen. Ja, gut, dann sollten wir, sobald wir wissen, dass Aktionen geplant sind, was tun. Wäre gut, wenn wir da sichtbar sind und auch im Pulk. Ich denke, dass da dieses Jahr auch mehr andere Parteien aufspringen werden, seit Snowden. Also die Linke hat ja schon mit Asyl für Snowden im Bundestagswahlkampf plakatiert. Auf der FSA sind dann auch Grüne und sogar FDPler aufgetaucht. Also da sollten wir da nicht hinterherhinken. Ja. Also ich habe den Link von der Orga-Seite habe ich mal reingepackt. Da steht auf jeden Fall auch Köln und Düsseldorf drin. Düsseldorf haben wir ja gerade hier. Kölner weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, was da aus den Kreisverbänden derzeit angedacht ist. Wir wissen ja gar nichts von. Das solltet ihr vielleicht mal besprechen. Also da ging ja schon einiges rum, auch schon Ende letzten Jahres wurde dazu aufgerufen. Das sollten wir echt nicht verpennen und uns da auf Düsseldorf und Köln dann auch konzentrieren. Kannst du, Frank, das in Düsseldorf da mal so ein bisschen in die Hand nehmen und da deine Leute da mal ein bisschen anstupsen? Ja. Fantastisch, danke dir. Gibt es dazu Material für die Twitter-Accounts? Facebook und so, kommt da noch was? Was meinst du jetzt genau? Ja, gibt es da abgestimmtes Kampagnenmaterial von den Anons? Ich meine, gut, Anons sind abgestimmt, aber gut, ich frage einfach mal. Also nicht, dass ich im Moment wüsste, es gibt halt eben, also war ja Ende letzten Jahres, da ging ja ganz viel rum, Aufruf halt eben zum IDP, zu den Seiten und so weiter und so fort. Da auf das Pferd einfach drauf springen und mit rein. Aber wichtig ist vor allem, dass wir halt auch offiziell in Düsseldorf und Köln an den Demos teilnehmen. Das müssen die Leute vor Ort machen. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen, dass es irgendwie ein Pad oder eine Seite gibt für Tweet-Vorlagen, aber das ist schon ewig her. Das kann auch sein, dass es zu was anderem war. Aber nee, das war IDP, genau. Das war das, genau. Ja, ich hatte mich gewundert, weil das schon so früh war. Also es war irgendwie im Dezember oder so, glaube ich schon. Aber da sind, glaube ich, so vorgefertigte Tweets jetzt nicht so besonders toll, aber besser als nichts, wenn man keine Zeit hat. Leto, kannst du das vielleicht nochmal raussuchen, das Pad? Oder was das ist, ich glaube, oder ein Paste-Bin war das, irgendwie sowas war das. Nee, sorry, ich habe das nirgends abgelegt und bin auch jetzt nächste Woche nicht da. Sasa? Ja? Eine kurze Frage, wie kommst du da drauf, dass in Düsseldorf was stattfindet? Das steht auf der Seite. Nee, das ist eine Verlinkung zum 31.08. Und in dem Titan-Pad, wo die Plan steht, auch kein Düsseldorf. Habe ich gerade was Falsches gelesen? Warte mal. Aber ich kläre das ab, wie das hier Düsseldorf-mäßig aussieht. Vielleicht haben die sich nur noch nicht eingetragen. Ja, das kann sein. Ja, ich habe jetzt auch gerade gesehen, dass das der alte Termin vom 31.08. ist. Ja, das wäre total super, wenn du dich dahinter klemmen könntest und da die anderen NGOs oder so dann auch kontaktieren könntest, dass wir uns da dran klemmen. Und dann konzentrieren wir uns dann auf Düsseldorf. Dann lösche ich den Tweet mal wieder. Ja, der 2.1. ist sowieso vorbei, Sammy. 2.2. sollte ich eigentlich twittern. Ja, wie gesagt, ich habe heute 3 Köpfe. Das ist ja auch der 1.2. Ja, ich guck mal dann, dass ich das für Donnerstag auch noch in die Vorstandssitzung schubse, das Thema. Gut, mach das, dann könnt ihr Vorstand sprechen, was da kommt. Und wenn wir dann eine Rückmeldung kriegen, dann müssen wir gucken, dass wir nächste Sitzung da Material vorbereiten. Genau, super, so machen wir das. Und dann halt wirklich gucken, dass wir eine Konzentration auf Düsseldorf haben und da dann richtig schön mit Pauken und Trompeten und Klobürsten reingehen. Wo ich gerade sehe, dass die nächste Sitzung am 21.01. ist. Ich weiß nicht, ob ich da kann, weil wenn meine Mutter an dem Abend zu Kaffee und Kuchen wegen ihrem Geburtstag lädt, geht das vor. Nur damit ihr schon mal wisst. Jupp. So, habe ich das jetzt richtig verstanden? IDP am 1.2.2014 in Düsseldorf, Demo in Düsseldorf? Das wird noch geklärt. Also schick jetzt bitte noch nichts raus. Das machen wir nächste Woche dann. Der Frank, kümmert sich darum, in Düsseldorf zu den Leuten Kontakt aufzunehmen oder die Leute, die da Erfahrung mit haben, mit ins Boot zu holen, whatever. Dass wir uns da dann wirklich auf eine Stadt dann konzentrieren und gucken, dass es nicht so zerfasert abläuft wie andere Aktionen in der Vergangenheit. Okay, dann war der Anon-News-Link auch ein alter, ja? Nee, der Link ist aktuell, aber das, was da drunter teilweise ist, ist nicht unbedingt aktuell. Das habe ich aber auch gerade erst gesehen. Okay, danke. Gut. Mediencamp hatten wir gerade schon, LPT hatten wir auch schon. Kommen wir Blockupy. Ja, das hatte ich letzte Woche reingepackt, weil die Bundespartei jedenfalls plante, als Bündnispartner teilzunehmen. Jetzt ist aber am 26.01. da so ein Bündnistreffen erstmal in Frankfurt. Und ich denke, das sollten wir abwarten und das dann einfach stehen lassen bis zum 28. Bis dahin mal vielleicht angucken, was es ist und gucken, ob wir uns da auch aktiv dann irgendwie mit reinhängen wollen. Aber erstmal abwarten, was die Bundespartei sagt, ja? Ja, und wen die da hinschicken und was es überhaupt wird und wer da alles Bündnispartner ist. Denn also ich verfolge ja die Occupy-Bewegung, also ohne B vorne dran, schon quasi seit den Anfängen, seit Sommer 2011. Und hatte immer befürchtet, dass die vielleicht auch irgendwie überrannt werden dann irgendwann von allen möglichen Leuten, die sich quasi dieser Sache irgendwie mit bemächtigen. Das ist jetzt ein sehr diffuses Bündnis von Leuten, die da irgendwie das letztes Jahr ja schon gemacht haben. Und es gab auch richtig Krawall dort. Die Frage ist halt einfach, wollen wir uns da wirklich mit reinhängen? Und wer ist dann da alles mit dabei? Und da sollten wir jetzt mal vielleicht warten dann bis zum 28. Das war aber letzte Woche noch nicht drauf, dass da am 26. Dass am 28. da die am 26. dieses Treffen ist. So rum. Ja gut, dann warten wir das ab. Ich sag mal, ob wir daran teilnehmen oder nicht, ist ja nicht unsere Entscheidung. Wir können dann hinterher nur gucken, dass wir die Pressearbeit machen, dass es für uns gut aussieht. Ja, und inwiefern, wie wir uns dazu verhalten und da aktiv dann Leute mit hinschicken oder vielleicht irgendwie sagen, ups, passt mal auf. Also das kann man ja dann sehen. Aber ich glaube, das mitzunehmen nützt eher, als dass es schadet. Letztes Jahr war zwar Riesenärger, aber da gab es ja irgendwie auch wieder so einen unrechtmäßigen Kessel wohl oder einen geplanten halt. Ich habe jetzt nicht mehr bis zum Ende verfolgt, wie sich die gerichtliche Nacharbeit da noch hinzog. Aber ich meine, Grüne und Linke waren da dann auch noch aktiv, hatten zum Beispiel eine MDL da, die irgendwie in ihren Rechten missachtet wurde oder so. Also ich denke schon, dass die anderen das hochhalten und dass man es als Aufhänger für Bürgerrechte und ja, Probleme mit Polizei nutzen kann. Ja, aber ich denke auch, wir sollten erwarten, was da der Bund irgendwie plant und uns da dann eben einklinken. Ja. Moin zusammen. Hallo, Paki. Ist die Sitzung vorbei? Nein. Wieso fragen, dass alle die reinkommen? Aber hoffentlich bald. Ja, weil es schon 10:30 ist, ist ja normalerweise schon aus so. Ja, früher war nichts vor 11 Uhr zu Ende und dann haben wir das ein bisschen beschleunigt und heute klappt es irgendwie nicht so richtig. Leute, Ruhe. Wir haben halt sehr viel zu tun. Ich weise ich darauf hin, dass die Aufnahme auch noch läuft. Ich finde auch, dass man den Mai nicht unbedingt noch besprechen muss. Aber egal. Das reicht jetzt auch. Also ist ja Info in weiter Ferne und wir warten einfach mal ab, was kommt. So, später lassen wir dann mal aus und kommen zu Sonstiges. Da steht Pirateninfo. Und da steht Pirateninfo ohne die entsprechenden Tags. Sorry. Danke. Ja, darf ich? Sieht so aus. Ich habe mich da gerade mal kurz vorgeschubst. Ich habe das ja in der letzten Vorstandssitzung schon mal erwähnt. Es läuft ja im Moment, ich versuche im Moment, dass die Sachen, die wir auf NRW-Ebene Richtung Strukturplan auf Bundesebene so ein bisschen hochzuhieven. Das klappt auch erstaunlich gut und erstaunlich flüssig. Ich bin da selber ganz überrascht. Da findet ihr einmal den Link zu dem eigentlichen Projekt. Die Website pirateninfo.de ist auch bereits am Start, aktuell mit einer Recruiting-Seite. Dort wird aber bis Ende des Monats, werden dort alle Informationen zum Europawahlkampf zu finden sein. Dient uns jetzt hier gerade im Hinblick auf in der Öffentlichkeitsarbeit, dient uns dann halt eben für die Kampagnenfähigkeit, für die bessere Kampagnenfähigkeit. Dort werden alle Informationen von allen SGs, relevanten SGs dort auch zu finden sein. Wie gesagt, geht Ende des Monats online, da ist unsere Deadline. Ihr könnt euch das dort auch mal anschauen, könnt auch gerne noch ein Feedback geben. Ja, ich denke, das wird uns doch die Arbeit ein wenig die Möglichkeit geben, die Arbeit ein wenig effizienter zu gestalten. Und da ist dann auch, genau, da habe ich dann noch die Bitte, ich hätte gerne zu Ende des Monats hin einen Podcast-Termin mit dem Krähennest. Da empfehle ich dir, den Extra-Tobi zu fragen. Fantastisch, das mache ich, danke. Und das auch bitte schön verbreiten. Es gibt auch einen Twitter-Account, ich mache jetzt gerade mal kurz den Werbeblock, pirateninfo-de, dem bitte folgen und möglichst weit verbreiten, die URL www.pirateninfo.de möglichst weit verbreiten. Es wird bis Ende des Monats da auch noch eine Telefonnummer geben, die sprechstundenweise zu erreichen ist und auch eine Mailadresse. Wohinter auch ein Team steckt, die diese Anfragen dann letztendlich auch beantworten werden. Weitere Infos werden zeitnah folgen, aber die URL darf ganz viel verbreitet werden. Gut, nehmen wir dann mal so auf. Als nächstes hat sich jemand davor geschummelt, und zwar der Lokalkompass. Das war ich. Ich habe gedacht, das andere wäre schon besprochen worden, weil es alt ist. Ich kann das auch gerne nach hinten ziehen. Nein, mach es, egal. Nein, und zwar, die Seite kennt ihr ja. Jetzt schreibt da einer so toll, ja, siehe AGBs. Ich war das, klar, Frank. Das ist im Prinzip eine Seite, da kann sich jeder anmelden, schreiben, was er will. Und ich glaube, ich hatte auch auf der Rundmail-Liste irgendwie, weiß nicht, ob das Düsseldorf war oder dazu der Sache neulich was geschrieben. Also in der AGB steht, was man da reinschreiben darf und was nicht. Im Zweifelsfall müsste man sich da dann quasi an das Team vom Lokalkompass wenden. Das ist irgendwie eine Tochterfirma von der WAZ Media Group, die jetzt irgendwie zu, hast du nicht gesehen, Funke gehört, glaube ich. Im Zweifelsfall, gut, es ist im Netz, es ist auch findbar über Google und so, aber es hat natürlich jetzt nicht wirklich Impact. Also insofern, wenn da wirklich was Falsches oder so mal drin steht, dann kann man sicherlich da den Lokalkompass irgendwie informieren. Geht. Direkt weiß ich auch nicht mehr. Also ich bin auch Autor im Lokalkompass, Abend erstmal allerseits, und für mich ist das kein Problem. Also ich kenne ja auch unseren lokalen Admin dort, und aber ich glaube auch ohne wäre es kein Problem, den jederzeit anzuschreiben und zu sagen, kannst du das mal bitte wegtun da. Ja, das Thema ist ja so, es wird ja angefangen, jetzt dort Pressemitteilungen im Namen der Piratenpartei mit Piratenpartei-Logo zu zu posten, der definitiv nicht der Piratenpartei angehört. So, und das ist die Frage, muss das über die Redaktion gehen? Weil die haben mir nur geschrieben, löschen würde nur erstmal im Namen, müsste derjenige, der einstellt, kann das selber löschen. Das wird er aber nicht tun, sondern die Frage ist halt, können wir als Piratenpartei irgendwo das fordern, dass Sachen wieder rausgenommen werden müssen? Das greift fast in so ein bisschen älteren Streit, den ich hier mal vor 2 Jahren hier im Lokalkompass hatte. Da ging es nämlich darum, dass ich hier einen Account einrichten wollte für unseren Kreisverband. Und da wurde mir halt die größte Schererei da gemacht, wurde alles wieder gelöscht mit dem Argument, da steckt keine natürliche Person dahinter. Und da habe ich dann auch gesagt, so geht das nicht mehr. Ihr könnt doch, wir sollen hier als Privatpersonen für eine offizielle Institution schreiben. Das wird so nicht wahrgenommen, ne? Und oder es wird nicht mehr unterschieden zwischen der Privatperson und wenn man dann eben gleichzeitig immer die Piratensachen dort im eigenen Namen postet. Kann sein, dass sie das mittlerweile geändert haben. Also ich will hoffen, dass sie da mal langsam offener werden. Aber es geht ja hier, wenn ich richtig verstanden habe, darum, Beiträge von anderen zu löschen. Und da musst du natürlich eine Handhabe haben. Ich vermute mal, dass es bei mir auch kein Problem wäre, weil er dir mir auch vertraut und ich ihm. Aber ansonsten einfach fragen, wende dich an den lokalen, da müsstest du mal gucken, da gibt es irgendwo so eine Admin-Liste. Wende dich an deinen lokalen Betreuer vom Lokalkompass. Entschuldigung, ich ganz doof frage, aber was wollt ihr denn löschen? Was? Hä? Was genau postet der genau, das ist die Frage. Also ich würde einfach gerne wissen, worum geht's eigentlich? Es geht um die Pressemitteilung, die ein gewisser Herr aus Düsseldorf über unsere AV schreibt, Behauptungen, die unser Landesverbandsvorsitzender oder PolGF dort verkündet haben soll. Und ich gehe davon aus, dass das diese Woche und die nächste Zeit jetzt noch richtig hochkocht dort. So, und er alles als Piratenpartei mit Logo von uns und sonst was schreibt. Kannst du bitte mal den Link ins Mumble posten, damit ich diesen Beitrag sehe? Und dann bitte ganz einfach einen Anwalt fragen. Das ist sowas ist justiziabel, das kann man einfach. Also nur als Tipp, wende dich nicht an diese Zentraladministration in Essen. Da sitzen ziemliche Honks. Also die machen sich auch keine Mühe, die haben da schon eine Menge Leute verprellt. Versuch's bei deinem lokalen Betreuer. Wo hast du den Link hingepostet? Irgendwelche Zeile? Ich habe noch gar keinen Link gepostet, ich suche es gerade. Ja, passt ja auch nicht wirklich jetzt hier in die NRW-Waren. Nee, ich weiß ja jetzt soweit Bescheid, muss ich halt irgendwas raussuchen. Also, da würde ich halt, vom KV her zum Anwalt gehen. Alles klar. Da sagt jemand, dass er was ist, was er nicht ist. Also, da. Das ist quasi ein Angriff auf ein KV oder ein LV, wie auch immer. Aber ich meine, ihr habt ein KV, also KV. Ja, ich würde es halt, wie gesagt, ich schließe mich dem an, ich würde das prüfen lassen. Frag's am besten mal die Rechtsabteilung von uns. Da brauchst du da keinen Anwalt für bezahlen, dafür haben wir die ja. Und dann guckst du mal, was dabei rumkommt. Weil wenn er wirklich das so macht, als ob das eine offizielle Mitteilung von euch wäre, ist das eventuell, wie gesagt, wohl justiziabel. Beziehungsweise kann man dann an den Admin ranschreiben, weil er mit ordentlichen Fachbegriffen um sich schmeißen und das weg muss. Da kannst du bei der Gelegenheit gleich mal nachbohren, ob es denn mittlerweile möglich wäre, als Institution dort einen Account zu bekommen, ne, der dann auch als offiziell gilt. Ne? Alles klar, danke. Tschüss, schönen Abend. Bist du weg? Sonst, ich hätte Frank oder Paki mal eben noch mal gerne kurz gesprochen. Ja, und ja. Aber dann bitte dann mal dann auf. Und Frank, nur an dich die Bitte, gibst du eine Rückmeldung, wenn du was Neues weißt wegen dem IDP? Ja, logisch. Super. Frank, wenn du einen Moment hast, können wir eben einfach 1-2 Räume runtergehen. Los, sagt was. Mit euch. Wir machen weiter mit der Sitzung. Nach Düsseldorf. Kommen wir zum Punkt Treffen der GÜA am 14.01.2014, was nicht stimmt, so ist der 4.01. war. Und zwar auf dem BPT. Ich hatte das, was wir da besprochen haben, nochmal hier ins Protokoll reingepackt, um halt auch allen anderen das mitzuteilen und um es halt auch zu dokumentieren. Ich habe es auch schon in die Mailingliste geschrieben, aber so wird halt festgehalten. Captain Leto, ich lese mal ganz kurz vor für die Aufnahme. Captain Leto hatte den Punkt eingebracht, zusätzliche Treffen zu machen, neben den normalen Sitzungen, um dort über bestimmte Themen dezidiert zu sprechen, weil die Sitzung jetzt ja schon wieder sehr lang ist und jetzt noch eine Grundsatzdebatte über bestimmte Themen aufzumachen, auch sehr schwer wäre. sorry, wenn ich kurz einhake, hauptsächlich eigentlich mal ein Treffen, um jetzt die Wahlkampfzeit durchzuplanen. Dann schreibt das da rein. Dann hat Jan berichtet, dass es im Rahmen des RedTube-Geldes aufgefallen ist, oder eben aufgefallen ist, dass es schwierig ist, die verantwortlichen Ansprechpartner bei uns bei der Presse zu bekommen. Wir haben ihn darauf hingewiesen, dass es halt auf der Seite, auf der Homepage des Landesverbandes die Möglichkeit gibt, und wir sind ja auch in Planung, eine eigene Präsenz zu machen, wo man das dann relativ schnell findet. Wie man das dann in der Landeswebseite einbindet, muss man dann noch schauen. Das hängt aber auch dann ein bisschen davon ab, was die AG-Struktur noch hinten rausbringt. Wir hatten darüber gesprochen, dass es eine frühzeitige Planung bei langfristigen Terminen geben soll, und es soll ein grundsätzlicher Workflow, also eine To-Do-Liste erstellt werden, die dann zwar nicht hundertprozentig auf jedes Teil passt, aber wo man schon mal einen groben Landfaden hat, damit man so eine Gedächtnisstütze hat, was zu tun ist. Den wollte der liebe Holarius erstellen. Ja, bin ich noch bei. Gut, im Rahmen dieses Punktes wurden noch mehrere Tools zur Terminverwaltung diskutiert. Hier soll erstmal versucht werden, inwieweit das Programm Trello eingesetzt werden kann. Siehe unten. Dann wurde kurz über die Anregung zur Struktur im PAD 442 gesprochen. Leider war, weil wichtige Reden angestanden haben, die Zeit nicht möglich, dies ausführlich zu machen. Aber es wurden einzelne Punkte schon mal festgelegt, zum Beispiel die Idee, einen Blog als zentralen Anlaufstelle hinzulegen, wurde zugestimmt, und ich habe es ja oben schon gesagt, ich habe diesen Blog beantragt. Da hatte ich noch mit Timmy gesprochen. Die AG Technik arbeitet daran, eigene Domains anbieten zu können. Das soll in ein paar Wochen kommen. Wenn das kommt, können wir da dann halt direkt auch eine, dass wir nicht über die blog.piratenpartei-adresse gehen können, sondern direkt eine eigene Adresse nehmen können. Halte ich aber ein Auge drauf, wenn das kommt, dass ich da direkt drauf springe. Das Programm Trello soll ausprobiert werden, habe ich bereits gesagt. Ich habe eine Instanz angelegt, die ist noch nicht mit Leben gefüllt. Ich verweise hier nochmal drauf, dass ihr mir bitte alle eure Nix schickt. Ich werde das auch morgen nochmal auf die, oder gleich nochmal auf die AGÜA-Seite setzen. Und werde gucken, dass ich zum Wochenende hin, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Luft habe, zwischendurch mal da schon die ersten Sachen anzulegen. Es soll, wie von Chef vorgeschlagen, mehrere Presseverteiler geben. Jan hat hierfür ein WordPress-Plugin vorgeschlagen. Das Plugin soll in einem Bammelsitz erst einmal dem Vorstand vorgestellt werden, der eigentlich das Verwaltungspartner für die Presseverteilung verwenden wird. Da habe ich die beiden zuständigen Vorstandsmitglieder für die AGÜA angeschrieben, zusammen mit Jan, wann wir denn so einen Termin machen wollen, habe da aber bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Ich trete damit hier gerade offiziell nochmal euch beiden vors Knie. Doch, du hast von mir eine Rückmeldung bekommen, dass ich heute Abend Zeit gehabt hätte. Nein, das war das andere Treffen. Hä? Was? Das ist doch das. Da haben wir doch gestern Abend noch drüber gesprochen. Nein, das waren zwei unterschiedliche Punkte. Ich bin verwirrt. Wir haben gestern noch über das WordPress-Plugin gesprochen und Termin der Jan noch nicht gemeldet hat. Eben, der Jan hatte sich noch nicht gemeldet, von daher können wir noch nichts machen. Ich werde da nochmal nachhaken. Und mir ging es einfach darum, dass wir nochmal so sprechen. Ja klar, aber wir haben gestern halt auch trotzdem darüber gesprochen. Da gab es eine Rückmeldung von mir. Ich kann diese Woche sonst nicht mehr, also sonst nächste Woche. Wie gesagt, dieses Plugin kann also über eine WordPress-Instanz gefahren werden. Da kann man halt auch wirklich verschiedene Kreise und sowas anlegen, hat mir der Jan gesagt. Und da kann man halt auch, wenn man denn will, zurückverfolgen, wer denn was liest oder ob es direkt in den Mülleimer gekickt wird und so weiter und so fort. Und da ist einfach die Frage, ob das eine Alternative ist, die man gehen kann, oder ob man beim Verwaltungsportal bleibt und das umprogrammiert. Das sind aber noch Fragen, die geklärt werden müssen. Ich hoffe aber auch, dass Stefan schon mal dabei ist. Er ist ja leider nicht da, die entsprechenden Presseverteiler zusammenzustellen. Jetzt muss allerdings auch noch das Treffen mit der Fraktionspresse stattfinden. Die hatte uns ja auf diese Woche in Anführungsstrichen vertröstet, weil wegen Urlaub und sowas. Da müssen wir dann auch nochmal anfragen, wann wir dieses Treffen zusammen machen mit Presseteam NRW und Fraktionspresse. Ich hatte, das habe ich jetzt hier ins Protokoll nicht reingekippt, das Gefühl, dass auf dieser eineinhalbstündigen Veranstaltung sehr viel hochgesprudelt ist, was bei einigen von euch Redebedarf hat. Von daher hatte ich nochmal nachgefragt, ob wir nicht einfach auch mal ein Treffen machen ohne TO und einfach generell mal diskutieren und davon Punkte mitnehmen und da vielleicht bei, ich sag mal, einen Kuchen hinstellen und dann auch so ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Motivation kennenlernen Treffen nochmal machen. Diese Idee stelle ich jetzt hier nochmal in den Raum. Plus eins haben wollen. Ich finde das auch gut. Dann aber so, dass man nicht aus allen Bereichen so unheimlich weit fahren muss. Ich backe auch einen Kuchen. Flagge Soest vor. Dortmund. Das ist am Ende der Welt. Dortmund ist toll. Dortmund ist toll. Ich wollte fragen, ob es Bahnhof hat, aber das wäre wahrscheinlich wieder nicht nett. Hat es. Da kann man sogar umsteigen. Dortmund hat auch ein Wahlkreisbüro, wo man sich treffen kann. Und da gibt es eine Kaffeemaschine. Ja, was sagen die anderen dazu? Hilarius. Dortmund ist gut. Dortmund ist gut. Dortmund ist verhältnismäßig um die Ecke. Was sagt der Paki dazu? Ich habe nicht zugehört. Ich bin gerade erst wieder ein Rechner. Hahaha, schon aufgefallen. Es ging... Du Troll. Das gibt einen Strich im Klassenbuch. Ja, aber sowas von. Du schuldest mir eh noch ein Bier, Bernd. Ich bin, inzwischen bin ich, habe ich ein Abo beim Podblog. Ja, jetzt ist gut. Ey, der hat mich auch angerufen, der Typ. Da können wir in Ruhe nachher Sitzung drüber reden. Nein, es ging darum, einfach mal ein Treffen ohne TO zu machen, so einfach wirklich nur Treffen, Kuchen in der Mitte, weil bei dem Treffen auf dem BPT, dass ich das Gefühl hatte, dass da auch viel einfach mal so besprochen werden muss oder sehr viel Redebedarf, so grundsätzlich natürlich, wo man halt auch Punkte mitnehmen kann, die man in der Zukunft dann umsetzen kann, so peu à peu, wie es die Zeit halt zulässt, aber einfach dann halt wirklich mal auch so ein Motivationstreffen machen, kurz vorm Wahlkampf, einfach nochmal so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und so weiter schüren. Darüber reden wir gerade, ob das gewünscht ist. Das war so eine Idee, die ich hatte. Und wir wollen das alle. Und ich backe und Dortmund steht gerade im Raum und ja. Ja, hört sich gut an. Ja, ich persönlich finde es nicht super notwendig, aber sicher nett. Und man kann ja gucken, ob man vielleicht auch Presseleute, die wir dann hoffentlich am TDPA aktiviert haben, aus den Kreisen oder so damit einlädt. Nee, das fände ich nicht sinnvoll. Also meinst du interne Presseleute oder Journalisten? Ja, klar. Ah, okay, ja, die also, schon. Werbung machen, dass wir Hilfe brauchen und die können dann da direkt vor Ort kommen und den Leuten gehen. Ja, gut, dann war es nur ein Missverständnis. Nein. Also nur, was wir jetzt an Leuten noch, weil das ist, denke ich, was wir auch, wo wir weiter dranbleiben sollten, zu versuchen, mehr Leute aus den KVs mit uns hier zu vernetzen oder ans Schreiben zu kriegen und so weiter. Und das wäre ein ganz netter Anlass, die dann auch mal so ein bisschen hier ranzuführen. Ich würde versuchen, den Michael Gubert mitzubringen. Das wäre gut. Ja, der macht sowieso schon so viel für Bielefeld. Da könnte er... Oder wäre es eigentlich praktisch, wenn man ihn hierfür auch kriegen könnte, wenn er das dann gleich auch für die Landesseite verwursten könnte? Ja, der ist sehr energisch und strukturiert. Insofern wäre das sicher nicht schlecht. Ja, oder zumindest halt so zur Vernetzung. Gerade im Kommunalwahlkampf wird das wichtig sein. Also wenn da irgendwelche hochbrisanten Themen irgendwo vor Ort hochploppen, dann sollten wir die natürlich dann auch auf Landesebene verwursten. Ich denke, es kann für die unerfahrenen Leute auch interessant sein, also wenn man die wirklich zu sowas hinkriegt, mal von den Leuten zu hören, bei denen es gut läuft, wie die halt ihre Presseleute ansprechen und so, oder was die an Zeug machen. Dass halt nicht immer nur von uns kommt, ihr könntet mal dies oder das machen, sondern dass dann jemand anders erzählt, wir bei uns machen gerade das und das oder so. Also ich finde so ein Treffen gut, weil ich auf dem BPT auch null Zeit hatte. Mir wäre das sehr lieb. Ja, braucht man nur noch einen Termin. 8. Februar. Oder 9. Februar, wenn man es am Sonntag machen soll. Das wäre nach dem TDPA, nach dem IDP und ich habe dann nichts stehen. 8. Februar ist super. 9. auch. Was sagen die anderen dazu? Schweigt doch nicht alle, so redet mit uns. Kommunikation. Ich muss einfach hingucken. Bleibt doch mal geschmeidig im Schlüppi. Das ist aber immer so. Ja, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochenenden nacheinander. Egal, was wird. Ja, das ist auch mein einziges festes Wochenende in den nächsten 2,5 Monaten, glaube ich. Da sollten wir was hinkriegen. Ja, ich halte mich gerade. Wochenende bin ich in Dresden. Sorry. Ich halte mich gerade ein bisschen zurück, weil ich nicht weiß, ob ich da komme und ja, dann schauen würde, ob es mir reinpasst und da jetzt nicht irgendwie anderen einen Termin wegnehmen oder vorgeben will. Ich hätte auch noch den 15.16. im Angebot. Das ist das Wochenende drauf. Also, da bin ich in Dresden. Da muss ich Nazis blockieren. Ich muss mir nur wieder blockierst. Bitte? Solange du dir nicht wieder einen Fuß blockierst oder nachts vor der Tür stehst. Ich gehe nicht mehr in diese Kneipe. Ladies, ihr schweift ab. Sorry. Ja, muss mal sein. Also 8. oder 15. Ja. Ja, also 15. bin ich definitiv dann raus. Macht, was ihr wollt. Also ehrlich gesagt, es ist 11 Uhr, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Ja, wenn Sasa am 15. nicht da ist, würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir alle am 8. können. Jemand kann ja ein Doodle mit dem und dem Wochenende danach und vielleicht noch einem danach machen. Das Total zieht sich dann immer so lange hin, das sind ja auch nur noch 3 Wochen. Können wir nicht irgendwie einen Termin fixen? Ja. Gibt es denn jetzt jemanden hier, der am 8. gar nicht kann? Betretenes Schweigen, also machen wir das am 8., okay? Ja. Dann machen wir es am 8. Christian Gebel kommt morgen, der ist ja aus Dortmund, da frage ich ihn mal. Super, danke dir. Und schick's nochmal über die Liste. Und ich vernetze mich mit dem Michael Gugat und frage, ob er mitkommen mag. Ja, verteilt das dann ruhig über alle lokalen Listen, ne? Die sollen ja gerne, alle Pressemenschen sind herzlich zum Kaffee und Kuchen dann da eingeladen. Uhrzeit müsste man noch abklären. Das wäre ganz schön, wenn man dann nicht mitten in der Nacht erst wieder zurückkäme. Das heißt, ich würde dann vorschlagen 14 Uhr oder 13 Uhr ist mir auch recht. 14 Uhr hört sich doch gut an, oder? Ja, 13 Uhr auch. 14 Uhr ist okay? Ja, dann machen wir jetzt. Super. Perfekt. Tödele. Im Wahlkreisbüro. Genau. Muss jemand Christian Gebel informieren oder jemand anderem noch? Der ist ja nicht der Einzige, der den Schlüssel hat. Ja, sagt ja, mache ich morgen. Das ist ja morgen bei uns auf Aufstellungsversammlung. Gut. So, kämen wir zu weiteren Punkten bei Sonstiges. Ich würde jetzt hier 2 Punkte aufmachen, Struktur und Newsletter. Mit Blick auf die Zeit möchte ich euch das aber nicht antun. Wir sollten jetzt aber zeitnah darüber reden. Ich würde ein Doodle aufmachen, um einen Extratermin nur für Struktur zu machen. Wäre das für euch recht? Ja. Dasselbe mache ich für den Newsletter auch. Ja. Alles klar. Also, ich habe das erste nur halb verstanden. Ein was für ein Treffen? Ein Sonderthementreffen. Ah ja, gut. Aber Mumble dann. Ja, klar. Gut. Hat sonst noch jemand was zu Sonstiges? Nein, aber ein Newsletter wäre natürlich ein hervorragender Unterpunkt für die Teamgruppen, weil wir hatten ja schon mal ein Team-Newsletter. Vielleicht gibt es sowas irgendwann mal wieder. Genau, darüber wollen wir sprechen. Perfekt. Kannst du im Pad 443 den ersten Entwurf zu sehen? Also die Überlegung, die ich dazu aufgeschrieben habe, wenn du drüber gucken möchtest. Hat ich irgendwann mal die Liste geschickt. Gut. Sonst noch irgendwas Sonstiges? Dann kommen wir zum nächsten Termin. 21.01.2014, 21 Uhr steht schon drin. Dann würde ich sagen, um 23 Uhr einschließt die Sitzung. Es sei denn, irgendjemand möchte noch irgendwas sagen. Nein, gut, Ende. Danke, Bernd. Danke. Und eine schöne gute Nacht einzusagen. Danke, gleichfalls. Gleichfalls, tschüss. Euch auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt seid ihr aber alle fix weg. Tschö. Tschüss zusammen, schlaft alle gut. Ihr auch. Ich stoppe dann jetzt nochmal die Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.